Thank you. Transmission 08, just for you. Sunshine Stop and Go mit einer Warnmeldung. A5 Karlsruhe Heidelberg zwischen der Raststätte Hartwald und Heidelberg Schwetzingen. In beiden Richtungen Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Mehr Infos zu Staus und Behinderungen auch bundesweit per Telefon über 11885. Kennwort Sunshine Stau. Das ist das Set von Marcel Wutz aus den Niederlanden hier bei der Trackstar Mix Mission 08.

We'll be right back. Outdoor Mix Mission 08.